Im August 2014 ist der Chinese Jian Guo nach Österreich-Winkel in Hessen gekommen. Hören Sie, was er über sein erstes Jahr dort erzählt. Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. Nach meiner Ankunft am größten Flughafen Deutschlands in Frankfurt am Main habe ich ein Taxi genommen und bin in meine neue Wohnung in Österreich-Winkel gefahren. Alles war organisiert. Aber trotzdem war es ein kleiner Schock. Der Ort ist ein Dorf. Kleine Gärten und Einfamilienhäuser, dazwischen viel Natur. Es ist das erste Mal, dass ich auf dem Land lebe. Meine Heimat hat wenige Grünflächen. Aber hier gibt es so viel Natur für alle. Vor meiner Tür beginnen Wanderwege. Die habe ich mit meinem Professor und meinen Kommilitonen kennengelernt. Der Professor hat eine Wandergruppe organisiert. Eine tolle Erfahrung. Wegen der Natur, aber auch wegen der Kontakte. Mit der Gruppe sind wir wandern gegangen, haben Sehenswürdigkeiten besucht und Eis gegessen. So persönlichen Kontakt zu einem Professor zu haben, finde ich ungewöhnlich. Ich habe aber auch allein Wanderungen gemacht. Man kann sich nicht verlaufen. Symbole zeigen den richtigen Weg und Apps helfen, die Route zu planen. Außerdem sind die Deutschen sehr hilfsbereit. Wenn man einen Fremden in China nach dem Weg fragt, bleibt er manchmal nicht einmal stehen. Er will keine Zeit verlieren. In Deutschland nehmen sich die Leute die Zeit und helfen gerne. Nach meinem BWL-Studium wollte ich mir eigentlich einen Arbeitsplatz in Deutschland suchen und für immer hier bleiben. Aber jetzt haben sich meine Pläne geändert. Ich habe die Möglichkeit, in den USA zu arbeiten. Das ist eine interessante Chance. Aber ich will mein Deutsch nicht vergessen. Dafür habe ich schon eine Strategie. Ich habe deutsche YouTube-Kanäle abonniert und benutze Lern-Apps auf meinem Handy. Bis zu meiner Abreise arbeite ich bei einer Tochterfirma von Lufthansa. Ihre Büros sind am Frankfurter Flughafen. Dort ist eine gute internationale Atmosphäre und ich lerne sehr viel. Meine Zeit in Deutschland endet also dort, wo sie angefangen hat, am Flughafen in Frankfurt. Bevor ich in die USA gehe, will ich mir aber noch einen Wunsch erfüllen. Ich will die Elbphilharmonie in Hamburg besuchen. Aus seiner Erfahrung hat Jian Guo noch einen Tipp. In Hessen gibt es viele Schlösser und Monumente. Mein Favorit ist Burg Eltz. Auf dem Rheinsteig oder dem Neckarsteig, ihn bin ich komplett gegangen, lernt man noch viel mehr kennen.